ein König im Bettlerkleid, der Narr. Sein Ruf hallt durchs ganze Land. Mit Worten schmückt er sich, trägt doch die Laus, dient keinem Herrn, doch bleibt er im Haus. Er spricht, was andere nicht wagen, er heitert die hohen Herrschaften mit seinen Sagen. Sie lachen, sein Wort hat kein Gewicht, doch er ätzt manchen Herrscher mit scharfem Witz. Sich am Narren zu halten ist kein guter Rat. Wer's glaubt, riskiert sein Gesicht, wird verlacht. Der Nachkönig im eigenen Reich, ohne Ehrung, doch keinem gleich. Er schlichtet Kämpfe, er heitert die Minen, hält Krieger im Zaum, bewahrt die Laune. Doch seine Späße verqueren alles, gehen den Leuten gegen den Strich, bringen Kummer und Qualen. Man spricht davon, wie er alle plagt, wird nicht gefragt, nur verlacht, ob das gut gehen kann. Bald wendet sich das Blatt. Irgendwann hat man auch den lustigsten Narren satt. Dann verlocken seine Späße keinen mehr. Keiner kommt hinter dem Ofen hervor. Herrisch grinsen die Leute, denken sich ihren Teil und bringen ihn um sein Glück. Es geschieht ein Unheil. Sich am Narren zu halten ist kein guter Rat. Wer's glaubt, riskiert sein Gesicht, wird verlacht. Der Nachkönig im eigenen Reich, ohne Ehrung, doch keinem gleich. Er schlichtet Kämpfe, er heizet die Minen, hält Krieger im Zaum, bewahrt die Laune. Doch seine Späße verqueren alles, gehen den Leuten gegen den Strich, bringen Kummer und Qualen. Man spricht davon, wie er alle plagt, wird nicht gefragt, nur verlacht, ob das gut gehen kann. Bald wendet sich das Blatt. Irgendwann hat man auch den lustigsten Narren satt. Dann verlocken seine Späße keinen mehr. Keiner kommt hinter dem Ofen hervor. Herrisch grinsen die Leute, denken sich ihren Teil und bringen ihn um sein Glück. Es geschieht ein Unheil. Es geschieht ein Unheil.